Erster danach besiegte David die Philister, machte sie sich untertan und übernahm die Kontrolle über ihre Hauptstadt. Zweiter David besiegte auch die Moabiter. Er ließ sie auf den Boden liegen und teilte sie in Gruppen ein, zwei Drittel wurden getötet und ein Drittel dürfte leben. Danach wurden die Moabiter zu Davids Untertanen und mussten ihm Tribut zahlen. Dritter David besiegte auch Hadadeser, den König von Zoba und Sohn Rehobs, als dieser seine Macht am Fluss Euphrat ausweiten wollte. Vierter David nahm 1700 Reiter und 20.000 Fußsoldaten gefangen, er ließ die Pferde der Streitwagen unbrauchbar machen, aber 100 Pferde behielt er. Fünfter, als die Aramäer aus Damaskus König Hadadeser helfen wollten, tötete David 22.000 von ihnen. Sechster, danach setzte David Statthalter in Aram Damaskus ein, sodass die Aramäer Davids Untertanen wurden und ihm Tribut zahlen mussten. Der Herr gab David den Sieg, wohin er auch ging. Siebter, David erbeutete auch die goldenen Schilde, die Hadadesers Offiziere trugen, und brachte sie nach Jerusalem. Achter, König David erbeutete auch sehr viel Bronze in den Städten Theba und Berotai, die Hadadeser gehörten. Neunter, als König Tu von Hamat hörte, dass David Hadadesers ganzes Heer besiegt hatte, zehnter sandte er seinen Sohn Hadoram zu König David, um ihn zu grüßen und ihm zum Sieg über Hadadeser zu gratulieren, denn Hadadeser war früher ein Feind von Tu gewesen. Hadoram brachte David Geschenke aus Gold, Silber und Bronze mit. Elfter, König David weihte auch diese Geschenke dem Herrn, zusammen mit dem Silber und Gold, das er von den anderen besiegten Völkern erbeutet und dem Herrn geweiht hatte. Zwölfter, diese Beute stammte von Edom, Moab, den Ammonitern, den Philistern und Amalek, sowie von Hadadeser, dem König von Zoba und Sohn Rehobs. Dreizehnter, David wurde berühmt. Als er nach dem Sieg über die Aramäer zurückkam, besiegte er 18.000 Edomiter im Salztal. Vierzehnter, er setzte Statthalter in ganz Edom ein, sodass Edom Davids Untertan wurde. Der Herr gab David den Sieg, wohin er auch ging. 15. David regierte über ganz Israel und sorgte für Recht und Gerechtigkeit für sein ganzes Volk. 16. Job, der Sohn der Zeruja, war der Befehlshaber des Heeres, und Josaphat, der Sohn Ahiluds, war der Schreiber. 17. Zadok und Abjatar, der Sohn Ahimelechs, waren Priester, und Seraja war der Staatsschreiber. 18. Benajahu, der Sohn Jehojadas, befehligte die Kreter und Pleter, und Davids Söhne waren wichtige Beamte.